ersten Versuch, ihre Eindrücke bei den Recherchen im Paralleluniversum der Atomkraftwerke literarisch zu fassen. Sie hat ihr Augenmerk auf die Menschen gerichtet, die diesen gespenstischen Betrieb am Laufen halten. Im Zentrum steht Jan, ein Zeit- und Wanderarbeiter, der im Rhythmus der jährlichen Wartungen mit vielen anderen zusammen von Reaktor zu Reaktor zieht. Neutronenfutter nennen sie sich selbst. Mit dem Arbeiter Jan tritt man ein in eine unbekannte, beängstigende Welt. Sieht man lediglich zwei weiße Ringe zwischen Straße und Fluss. In Wirklichkeit sind es zwei riesige, zylindrische Gehäuse, deren Durchmesser an ihrer Basis 150 Meter beträgt. Die Taille leicht eingeschnürt, auf einem stabilen Kranz von Stahlbetonpfeilern ruhend. Die Außenluft dringt zwischen den Pfeilern ins Innere der beiden Türme ein und steigt durch natürliche Konvektion hinauf. So sieht man, bei absoluter Windstille, eine blütenweiße Dampfwolke sich vertikal in den blauen Himmel erheben und das 58 Mal über ganz Frankreich verteilt. Drei Beschäftigte sind in den letzten 6 Monaten gestorben. Und alle fragen sich, ob hinter der trügerischen Ruhe das System nicht langsam außer Kontrolle gerät. Ob diese Männer, von denen man vermutete, dass sie das Kraftwerk steuern, künstlich unter Druck gehalten werden, bis sie irgendwann selber Risse bekommen. Wie lange kann das so gehen? Wann ist der Punkt erreicht, an dem das System zerbricht? Wann ist der Punkt erreicht, an dem ich zerbreche? Über die Kohäsionskräfte des Atomkerns weiß man nicht besonders viel. Man erkennt deren eigentliche Größe erst während des Bombardements der Atome im Herzen des Reaktors, wenn der Kern sich spaltet. Ein Riss hat sich aufgetan. Ein Tabu ist gefallen durch die Handlung eines Einzelnen und das führt zu einer Kettenreaktion. Der Reaktor. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Fiol. Hörspielbearbeitung Christoph Kalkowski und Ben Neumann. aus dem Französischen von Cornelia Wendt. Ich fahre. Es ist dunkel. Der Fahrer des Audi hält Spur und ich halte meinen Abstand ein. Die Nadel meines Tachos ist auf seine Geschwindigkeit eingestellt, seine Rücklichter immer fest im Blick. Die Landschaft zieht hinter der Scheibe vorbei, hier und da erleuchtet. Im Kofferraum ist alles, was ich habe. Mein ganzes Hab und Gut. Das ist ein Kindertraum. Nachts fahren und im Wagen alles dabei haben, was man besitzt. Dinge, die wirklich wichtig sind und auf die man sich beschränken kann, die einem zum Leben genügen. Das ist ein hübscher Traum. Aber nicht unbedingt einer von Freiheit. Weggehen und alles mitnehmen. Oder nichts zurücklassen, je nachdem, wie man es betrachtet. Schon am Eingang des Dorfes leitet ein Kreisverkehr den Durchgangsverkehr von der Hauptstraße weg. Der Ort liegt verlassen da. Warum bin ich hier? Wie konnte es so weit kommen? Nächste Abbiegung, Gewerbegebiet. Noch habe ich die Möglichkeit, umzukehren, einfach wieder Richtung Autobahn zurückzufahren. Zurück? Wo ist das? Ich bin sehr früh gekommen. Lehne gegen die Tür der Zeitarbeitsfirma und warte in der frischen Morgenluft. Bei den Jobangeboten im Fenster sind Berufe vertreten, die einem halbwegs vertraut sind. So Schweißer, Mechaniker, Elektromechaniker, das kennt man. Andere überraschen auf den ersten Blick. Fachleute für Dekontamination, Rohrschlosser, Techniker für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Und es lässt sich nur schwer erklären, warum mich ihre Skurrilität anzieht und zugleich ein gewisses Unbehagen auslöst. Man muss allein auf die knappe Bezeichnung vertrauen und sich das Übrige vorstellen. Am Telefon wurde mir gesagt, dass von heute auf morgen Stellen zu besetzen sind. Es gibt eine Nachfrage. Das allein ist entscheidend. Einfache Wartungsarbeiten in der Energieversorgung. Siemens AG. Sie, um 8.50 Uhr am Steuer eines flaschengrünen Mini-Coopers. Ich erkenne Sie sofort, die Dame aus der Agentur. Lächelnd, dynamisch. Ihre Jacke über dem Arm, die Tasche über der Schulter. Guten Morgen. Sie hält mir die Tür auf, lächelt verschlafen, guckt mich nicht an. Treten Sie ein. Warten Sie schon lange? Naja, ich... Na, kommen Sie rein. Drei Zeitarbeitsfirmen für eine Gemeinde mit weniger als 2000 Einwohnern. Das Atomkraftwerk ist wichtigster Steuerzahler und Hauptarbeitgeber. Die hohen Steuereinnahmen spiegeln sich in der überdimensionierten Infrastruktur der Sport- und Freizeiteinrichtungen wider. Daran kann man ermessen, wie hoch der Preis sein muss, den man dafür zahlt. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie hier im Büro nicht rauchen würden. Oh, tut mir leid, Entschuldigung. Setzen Sie sich doch. Einen Moment noch, ich bin gleich für Sie da. Sie verschwindet in einem angrenzenden Zimmer, das dem Geräusch der Kaffeemaschine und dem metallenen Klimpern von Bügeln nachzuschließen wohl zugleich Teeküche und Garderobe ist. Sie öffnet ein Fenster. Man spürt, wie frische Luft hereinkommt und bald riecht man den Kaffeeduft. Ich habe ja früher auch geraucht, aber Sie wissen ja, die Gesundheit. Ja? So, was kann ich für Sie tun? Und Sie sind zum ersten Mal bei uns. Nachdem man sich abgemüht hat, fällt man drauf rein, weil es so einfach ist. Du kommst herein, du bist weder der Erste noch der Letzte. Sie ist da, steht zur Verfügung. Ihr Lächeln gilt nur dir und auch ihr Blick, der schon den Dialog beginnt. Was du auch tust, den Job hast du schon in der Tasche. Ein Beruf mit Risiken. Gut, dann erzählen Sie mal, was haben Sie bisher so alles gemacht? Wo liegen Ihre Stärken? Ihre Schwächen. Warum wagt man selber den Sprung und andere nicht? Aus Notwendigkeit? Wegen der prompten Einstellung der Bezahlung? Weil man unter Druck steht? Ich weiß es nicht. Was dort drüben im Herzen des Kraftwerks vor sich geht, wird noch andere nach mir faszinieren. Das ist eine eigenartige Mischung. Man empfindet eine gewisse Anspannung, eine dumpfe Angst. Aber das tut der Faszination keinen Abbruch. Gerade das macht ja den Reiz aus. Okay. Also ich habe die letzten 2 Jahre bei einer Baufirma in Rohr. Ja, da wird sich doch was finden lassen. Während ich ihre Hände beobachte, ihr konzentriertes Gesicht, beginne ich zu glauben, dass ich nicht umsonst gekommen bin. Und ich stelle fest, dass meine Motivation wieder zurückkehrt. Die widrigen Umstände und die Wendung der Ereignisse hatten mir einen Dämpfer verpasst. Die Entlassung vor 3 Jahren, die Umschulungen, die Absagen. Ich hätte da schon etwas, was ich Ihnen anbieten könnte. Das ist nicht die Traumlösung, aber... Bessermann, ist zu allem bereit. Mhm. Das haben wir gerade hereinbekommen. Beauftragte für Sicherheit und Strahlenschutz. Stellen zu besetzen nach Absolvierung einer insgesamt 8 Tage dauernden Schulung. Aha. Und was ist das? Ah, da können nur 15 Personen teilnehmen, aber da kriegen wir sie schon noch rein. Die Schulung besteht aus einem theoretischen Teil, in dem es um die biologischen Folgen ionisierender Strahlung und die nationalen Vorschriften geht. Und einem praktischen Teil mit angeleiteten Übungen und der Umsetzung des Gelernten. Ursprünglich wurde diese Art Schulung vom Auftraggeber bezahlt, bevor die Kosten, wie so viele andere, auf die Subunternehmer abgewälzt wurden. Für die Beschäftigten, die bei jedem neuen Einsatz einen neuen Auftraggeber haben, gibt es nur eine Lösung. Es selbst finanzieren. Das ist doch was, oder? Sie müssen einfach nur da unten unterschreiben. Und schon können Sie loslegen. Die Agenturen wissen, wie man es macht. Okay. Du denkst, sie tun dir einen Gefallen und was du für eine Zaubernummer hältst, ist in Wirklichkeit ein fauler Trick. Er kann zahlen. Er ist Junggeselle, also zahlt er. Die Spielregeln sind klar. Eine Schulung zum Strahlenschutz kommt teuer, wenn niemand die Kosten übernimmt. Aber sie öffnet dir auch Türen. Ich bin so oder so am Ende. Ich habe eigentlich keine andere Wahl. Kernkraftwerk Belleville-sur-Loire. Seit Beginn der 60er Jahre, als hier der erste Reaktor ans Netz ging, wurde das Kraftwerk um immer neue Blöcke erweitert, bis es auf 7 Blöcke angewachsen war. Die 3 ältesten, mit Graphitgastechnik betrieben, werden zur Optimierung der hohen Standards nach und nach demontiert. Seit einem halben Jahrhundert ist das Kernkraftwerk nicht nur Arbeitsplatz Tausender in der Region, sondern sichert darüber hinaus für ganz Frankreich kohlendioxidarme Energie zu einem vernünftigen Preis. Ein Elektrozaun umschließt das Gelände. Man hört nichts außer einem ständigen Brummen der Luftkühlung. Das fällt einem als erstes auf. Einen Kaffee bitte. Sagen Sie, Entschuldigung. Wissen Sie, ob hier im Hotel noch ein Zimmer frei ist? Hallo? Ich spreche nicht gut Französisch. Osteuropa. Svetlana, Wodka. Naja, müssen ja alle unser Geld verdienen. Ja, wissen Sie vielleicht, ob bist du auch wegen der Jahresrevision im Kraftwerk hier? Genau. Du bist neuer, oder? Komm, setz dich zu uns. Wir kommen ins Gespräch. Als es darum geht, ob ich die Schulung selbst zahlen soll oder nicht, gehen die Meinungen bei den 4 Arbeitern vom Kraftwerk auseinander. Ich hol so lang schon mal die Getränke, ja? Was soll er denn machen? Das muss er doch selber zahlen. Wenn du darauf eingehst, machst du damit all unsere Errungenschaften zunichte. Übrigens, ich bin der Henri und habe hier so ein bisschen Verantwortung. Ja, hallo, Jan, ich bin der Neue. Und übrigens, ich grill auch gern. Du bist eingeladen. Ja, danke. Die Gewerkschaft... Henri. Die Zuschläge... Herr Henri, hör nicht auf ihn. Er ist 33 Jahre dabei und fest angestellt. Wir müssen an uns denken. Er kann sich nicht beklagen, hat Areva im Rücken. Ja und? Glaubst du, die kümmern sich um uns? Nein, es hilft einem nur die Gewerkschaft. Ja und? Für uns Zeitarbeiter, die jeden Monat einen anderen Arbeitgeber haben, ist de facto niemand mehr zuständig. Ja, aber akzeptierst du das aus eigener Tasche zu zahlen? Legitimierst du damit die derzeitigen Kürzungen? So oder so, ja, EDF streicht die Gewinne ein. Wir streichen die Strahlung ein, so sieht's aus. Hey, mal langsam, ja? Dazwischen gibt es ein paar Chefs von Subunternehmen, die sich geschickt aus der Affäre ziehen. Ja. Damit ist die Sache erledigt. Die Jahre vergehen und all denen, die auf unsere Kosten sparen, gibt es doch allen Grund, daran bloß nicht zu ändern. Genau. Prost. Ja? Prost. Prost. Tschüsschen. Wie heißt du? Jan. Und du? Er heißt Loïc. Loïc. Kein aufgesetztes Lächeln. Er hat etwas Herzliches, Gewinnendes. Und es kostet mich überhaupt keine Mühe, ihn sympathisch zu finden. Arbeit im Bereich der zerstörungsfreien Prüfverfahren. Da wird hauptsächlich nachts gearbeitet. Es hat Vorteile, nicht nur den höheren Lohn, sondern auch die frei verfügbare Zeit am Nachmittag. Ach, das ist bei dir doch egal. Du hängst doch den ganzen Tag über deinen Büchern. Kommt, Prost auf meine Jüngste. Ja, Poster trinke ich mit. Die finde ich super. Hau weg. Ein feines Mädchen. Lass gut. Prost. Wir Zeitarbeiter haben neben der Schichtarbeit ja noch die Verpflichtung, alle 3 oder 4 Wochen den Ort zu wechseln. Mit dem Übergang zur Sommerzeit ist das kein Problem. Dann kannst du nachts arbeiten und dich tagsüber mit anderen Dingen beschäftigen. Insgesamt 12 Reaktoren entnehmen der Loire Wasser. Eine amerikanische Technologie, betrieben mit Lizenz der Firma Westinghouse. 310 Grad. Das ist die Temperatur des Wassers im Primärkreislauf. Nicht in gasförmigem, sondern in flüssigem Aggregatzustand. Wasser, das zirkuliert. Nur in 1500 Metern Tiefe auf dem Grund des Ozeans, bei den hydrothermalen Quellen, findet man so extreme Druckverhältnisse, die möglich machen, was an der Oberfläche vorher nicht möglich war. Den Siedepunkt des Wassers zu erhöhen. Ein System, in dem Wasser unter Druck gehalten und durch Uran-235 erhitzt wird. Kein einziger Keim. Nichts. Reines Wasser. Hochradioaktiv natürlich. Von außen gesehen nichts Beunruhigendes. Die Anlage ist ein friedlicher Ort. Na, komm doch rein, komm. Vorsicht, die Decke ist ein bisschen niedrig. Oh, naja, ja. Du bist ja nicht gerade im Riesen, trotzdem. Wie viel PS hat eigentlich so ein Wohnmobil? Also der hat 140 PS. Wow. Gangschaltung klemmt gerade ein bisschen, dann lass ich irgendwo machen. Dafür hat es ein Surround-System. Warte mal, hier. Wow, geiler Sound. Ist das geil? Cool, ja. Wo wir jetzt stehen, das ist die Küche. Ah ja, okay. Und hinter dir die Nasszelle. Und das hier ist der Aufenthaltsraum mit Essen. Ah, die Küche ist also gleichzeitig... Ja, warte mal, Und da drüben schlafen wir. Ich weiß, es ist nicht so geräumig wie in einem Hotel, aber glaub mir, nach einer Weile ist es dir egal. In einem Umkreis von 10 bis 15 Kilometern rund um die Kraftwerke gibt es auf Zimmer, die befristet vermietet werden, einen solchen Ansturm, dass sich immer mehr für einen Wohnwagen entscheiden. Eher notgedrungen, nicht weil es ihnen gefällt. Einige leben auch in Zelten oder zeitweise in ihren Autos. Die Gemeinden stellen Grundstücke zur Verfügung, öffnen ihre Campingplätze, um die Arbeiter aufzunehmen. Und schließen sie nach ihrer Abreise wieder bis zur nächsten Saison. 1300 Monatsverdienst muss man sparen, da bleibt nicht viel. Sich die Kosten für die Miete eines Wohnwagens zu teilen, bedeutet zunächst, dass 4 Erwachsene, die eher kräftig gebaut sind, sich die 5 vom Hersteller vorgesehenen Schlafplätze teilen. Das alles auf einem Raum von 34 Quadratmetern. Ich teile mir gemeinsam mit Loïc eine Schlafecke. Wir verstehen uns gut. Er sitzt meistens auf dem Bett, an die doppelte Trennwand des Wohnwagens gelehnt, die Kopfhörer mit seiner Musik auf, lesend. Ich mag ihn. Nach 2-3 Tagen des Zusammenlebens ist dir einfach egal. Das, weißt du, meine Erfahrung ist, einfach nicht beachten, ignorieren. Das ist das Beste. Wenn man den anderen einfach, du siehst ihn nicht mehr, er ist nicht mehr da. Weg. Man ist einander nicht schuldig. Man begegnet sich nicht wirklich. Nur um diesen Preis ist ein gemeinsames Leben in einem Zimmer von 4-5 Quadratmetern überhaupt möglich. Von den Brennstäben im Herzen des Reaktors spalten sich Radionuklide ab und setzen Strahlung frei. Unter anderem Partikel, die stark energiegeladen sind, die die Wände des Behälters durchdringen und mit dem Wasser des Beckens in einer Geschwindigkeit reagieren, die höher ist als die Geschwindigkeit des Lichts im Wasser. Aber dennoch niedriger als die Geschwindigkeit des Lichts im leeren Raum. Auf dem Weg dieser Partikel wird ein Lichteffekt erzeugt. Im Wasser ist es ein Lichtblitz, im Farbspektrum von Blau und Ultraviolett. Blau, das ist die eigentliche Farbe der Atomkraft. Mein Einsatz wird im Primärkreislauf sein, im Herzen des Reaktors. Radioaktive Partikel setzen sich auf dem Metall des Wasserbehälters ab, daher müssen sie jährlich gereinigt werden. Man bildet Teams von 3 oder 4, um sich die Strahlendosis aufzuteilen und die Zeit des Eingriffs auf 2 oder 3 Minuten zu begrenzen. Das ist mit die risikoreichste Arbeit und wird daher fast ausschließlich von Zeitarbeitern gemacht. In den wenigen Tagen des Praxisunterrichts in der Schulungsanlage lernen sich die Kollegen besser kennen und die Aussicht, bald den kontrollierten Bereich des Kraftwerks zu betreten, schweißt sie zusammen. Es stellt sich eine Art Komplizenschaft ein. Manche sagen Solidarität. Aber vorerst muss man seine Solidarität nicht unter Beweis stellen. Man wird später sehen, wozu jeder fähig ist. Nichtsdestotrotz fällt man sein Urteil über die anderen und taxiert einander, schätzt ab, inwieweit der andere wohl fähig ist, bei der Stange zu bleiben, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe morgen meinen ersten Einsatz. Ich kenne die Handgriffe. Einfache Handgriffe, die ich im Kopf wiederhole. Das Problem ist nicht der Handgriff selbst. Das hat man mir gesagt. Einige haben das noch nicht begriffen und prahlen. Andere sind so wie ich ernst, mit gesenktem Kopf. Grünschnäbel im weißen Astronautenanzug. 2 Tage vorher stellte ich mir noch alles vor, wie es sein wird. Ich rief mir die Abfolge der Handgriffe in Erinnerung, aus Angst, einen Aussetzer zu haben. Ich habe Angst vor dem tieferen und primitiveren Teil des Gehirns, der für die Mordsangst zuständig ist, die dazu führt, dass das Kaninchen im Licht der Scheinwerfer erstarrt. Am Tag vor dem ersten Einsatz stelle ich mir nichts mehr vor. Ich spare mir das. Ich stelle meinen Kopf ruhig, schalte auf Durchlauf der Gedanken. Denn wenn ich daran denke, kommt sofort die Angst. Das Wasser der Loire fließt in seinen Adern. 3 Kreisläufe. Primärer und sekundärer Kreislauf geschlossen. Kühlkreislauf offen. Hier die Loire. Anderswo die Seine oder die Rhone. Bis hin zum Ärmelkanal. Die Loire, vorzugsweise in ihrem Bett und frostfrei. Ein einziger der 3 Kreisläufe ist offen. Durch ihn wird Wasser entnommen und durch den Ablaufkanal wieder aufbereitet oder an die Umwelt zurückgegeben. Bei jedem Revisionsstillstand leert man die Kreisläufe und überprüft die Austauschflächen, um einen Austritt von Radioaktivität vom primären in den sekundären Kreislauf zu vermeiden. Das ist die Arbeit von Loic und seinem Team. Kontrolle winziger Risse mittels Gammagraphie. Ich werde im Wasserkasten arbeiten. Der gehört zum Primärkreislauf. Das unter Druck stehende Wasser kommt direkt aus dem Herzen des Kraftwerks. Es kehrt dahin zurück, nachdem es die tausende von Rohrbündeln des Dampferzeugers umströmt und seine Wärme an das Wasser des Sekundärkreislaufs abgegeben hat. Man erzählt mir, dass viele diese Arbeit nicht mögen. Sie machen das 1-2 Mal und dann sieht man sie nicht wieder. Wegen des Primärkreislaufs. Sie sagen, es ist zu gefährlich. Es ist tatsächlich gefährlich, aber man muss es eben gut machen. Zugang nur für befugte Personen. Ich laufe am Zaun entlang bis zum Wachposten. Der Wachmann ist durch nichts zu erschüttern. Er hat sich in einem Ablauf eingerichtet, der immer gleich ist. Die Leute kommen und gehen, hunderte Gesichter am Tag. Die einen Nomaden, die anderen sesshaft und er sitzt da wie festgeschraubt, tut immer genau das Gleiche und redet dabei nicht mehr als nötig. Er nimmt meine Karte, erfasst meinen Namen. Er vergleicht uns, mich und mich selbst, anhand meiner biometrischen Daten. Sein Blick hebt sich, geht über meinen Kopf hinweg in die Ferne. Keine Ahnung, warum er das braucht. Er sitzt schon erhöht und ist dann noch von oben herab. Er entscheidet, ob sich für uns, die wir an ihm vorbei defilieren, die Wartezeit verkürzt oder nicht. Blau, grün, gelb, orange, rot. Es gibt eine optische Steigerung. Auch das Risiko steigert sich. Die Extremitäten sind den ionisierenden Strahlen am meisten ausgesetzt. Hände, Füße, Knöchel, Unterarme. Radioaktive Strahlungsquellen unterliegen einer gesetzlichen Verordnung. Auch die Arbeitsbereiche, sobald ein Strahlungs- oder Kontaminationsrisiko besteht. 3 Blätter eines Rotors auf farbigem Grund. Ein schwarzes Zeichen auf weißem Grund, nicht reglementierte Zone. Auf blauem Grund, Überwachungsbereich. Auf gelbem Grund, Sie betreten den Kontrollbereich. Die Farben hat man irgendwann im Kopf. Das gesamte Spektrum, von Ultraviolett bis Infrarot. Den warmen Farben gilt besondere Aufmerksamkeit. Sie schleichen sich vom ersten Tag des Lehrgangs an bis in unsere Träume, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Noch während wir hinter die Logik des geltenden Zeichensystems kommen. Erste Umkleide. Ich muss mich ausziehen. Hier fängt die eigentliche Erfahrung an. Wenn man so in der Unterhose vor denen vom Strahlenschutz steht, fängt man langsam an, es zu begreifen, in der Unterhose wie ein kleiner Junge beim Arzt. Ich weiß nicht, wohin mit den Händen und auf der anderen Seite sind sie. Sie alle arbeiten für die Subunternehmen und sind auch nicht mehr wert als ich. Auf dem Weg zum Reaktor gibt es 2 Umkleiden. In der ersten lassen wir unsere Kleidung, in der zweiten ziehen wir unseren Anzug an. Zwischen den beiden eine Luftschleuse. symbolisch und praktisch markiert sie den Übergang zur kontrollierten Zone. Die Spannung steigt schlagartig. Ist dein erstes Mal, was? Du musst jetzt die endgültige Entscheidung treffen, um den nächsten Schritt zu tun. Wenn ich jetzt durch diese Schleuse gehe, betrete ich endgültig die Welt der Atomkraft. Noch kannst du zurück. Dann gehöre ich dazu. Noch ist es nicht zu spät. Ich betrete den kontrollierten Bereich. Zweite Umkleide. Noch bevor ich den Anzug übergezogen habe, wird mir heiß. Ich bekomme einen kompletten Schutzanzug, weiß, mit belüftetem Helm, Handschuhen und Überschuhen. So ein Reaktorgebäude ist beeindruckend. Wenn man zum ersten Mal unter die riesige Kuppel tritt, in das künstliche Licht und die Luft der ständig laufenden Klimaanlage, weiß man nicht, von wo die Gefahr droht. Man beobachtet das Personal in den weißen Overalls, das blaue Wasser des Beckens und die knallgelbe Manipulierbrücke, die nach vorne gleitet und in Höhe des Edelstahlbeckens zum Stillstand kommt. Man sagt sich, dass sich dort alles abspielt. Dabei spielt sich dort gar nichts ab. Wir müssen uns da in einer Reihe hinstellen und warten, bis die vor uns fertig sind. Siehst du den da drüben? Ja. Der ist eine Legende. Der hatte schon 15 Mal die 20. 20 was? 20 Millisievert. Das ist das Kapital, über das ja jeder verfügt. Die maximal erlaubte Strahlendosis in einem Jahr. Wir Zeitarbeiter stecken 80% der Strahlung ein. Die Festangestellten teilen sich den Rest. Wenn man sie überschreitet, wird man gesperrt. Arbeitslos! Team 4, halten Sie sich bereit. Ja! Sie sind als nächstes an der Reihe. Sie betreten den Kontrollbereich. Ich bin zusammen mit drei anderen Kollegen aus der Schulung in einem Team. Jeder hat im Inneren genau 2 Minuten Zeit. Wir gehen nacheinander rein und steigen einzeln die Leiter hinauf in den leeren Wasserkasten. 22 Meter Stahl überragen uns. Ich krieche durch das 45 Zentimeter große Einstiegsloch, das Strahlenmessgerät auf meiner Brust fest im Blick. Jeder hat 2 Minuten. So teilt man sich die Strahlung gemeinsam auf. Die Belastung ist enorm. Nicht alle halten dem Stand. Manchmal kommt es zur Kontamination. Wie in der ersten Reihe am Schützengraben. Wer fällt, wird sofort ersetzt. Auch wenn noch so viele an vorderster Front umfallen, die Reserve ist scheinbar unerschöpflich. Bepackt mit Bürste und Scheuerlappen mache ich mich an die Reinigung des Innenbereichs. Es ist verdammt heiß. Für meinen Mitbewohner Luik ist dieser Einsatz schlecht gelaufen. 11 Tage nach Beginn wurde ihm seine Zulassung entzogen. Eine Sanktion für einen schwerwiegenden Fehler. Philipp, machst du mal 2 Bier? Nee, ich nehme mehr. Ich hab genug. Ach komm. Okay, aber nur noch das eine. Ja, einer nur. Los. Verstehst du, ich hatte die ganze Montur an. Ja. Belüfteter Helm, Schutzmaske, ja, der Overall, ja. Schuhe, Lappen. Ja. Und ich konnte nicht. Ich höre die Stimme vom Teamleiter hinter mir, wie er sagt, Leute, geh einfach runter, geh die Leiter runter und ins Becken. Vorsicht, ja, ist okay. Weiß ja auch nicht. Du Scheiße, es war wie ein Block. Mein Kopf sagt. Und ich guck da runter ins Becken und sehe die anderen. Und ich stehe oben. Der Teamleiter schreit die ganze Zeit. Die Zeitarbeitsfirma hat ihn ins nächste Kraftwerk geschickt, um Kühltürme zu reinigen. Man sagt, es gibt nichts Schlimmeres als das Entkalken der Türme in der Augusthitze, inmitten von Amöben und Legionellen und den Chlormitteln, mit denen man rumhantiert. Das ist eine echte Drecksarbeit. Nach 2 Wochen will man nur noch eins, wieder im Inneren arbeiten, im Kontrollbereich. Wenn einem die Zugangsberechtigung ausgehändigt wird, empfindet man das als Beförderung. Okay. Man wird eine gewisse Dosis abbekommen, aber das sieht man nicht. Und die Arbeit ist sauber. Für mich ist es gut gelaufen. Ich nehme den nächsten Auftrag an. Also wieder all mein Hab und Gut in den Kofferraum und zum nächsten Kraftwerk. Wir sind Gesellen auf Wanderschaft. Immer unterwegs. Manchmal zweifeln wir, empfinden sogar Reue wegen des Preises, den wir für so ein Leben zu zahlen haben. Die Kollegen werden mit der Zeit schnell zur zweiten Familie. Und für die, die nie eine gehabt haben oder die gerne eine andere gehabt hätten, heißt das, an jedem neuen Ort einen Platz zu finden und dort Solidarität und Verbundenheit. Sei es aus Zuneigung, Angst oder Respekt. Wanderarbeiter in dem Sinn, dass jeder sich im anderen erkennt. Überall Beziehungen aufbauen, auch wenn man letztlich alleine bleibt und seinen Weg selber gehen muss. Daher treffe ich mich weiterhin mit Loïc. Auch wenn wir weite Strecken fahren müssen, versuchen wir uns regelmäßig zu sehen und mit der Zeit werden wir so etwas wie Freunde. Ich habe die Nacht auf der Rückbank beendet. Als ich aufwache, bin ich eingeklemmt zwischen zwei spanischen Lastern, die 5 Stunden zuvor, als ich dort geparkt hatte, noch nicht da gewesen waren. Ich überquere den Parkplatz der Raststätte, hole mir am Automaten einen Kaffee. Als ich den Blick wieder hebe, sind sie schon weg. Eigenartige Mischung. Nomadentum und dabei streng durchorganisiert und auf Rentabilität bedacht. Eigentlich überall das Gleiche. Ich verlasse die Autobahn A10 bei Mirambeau. Hier und da verschwindet die Straße in einem Tal oder es versperrt einfach eine Baumreihe zwischen zwei Feldern den Blick. Dann wird das Plateau unterbrochen und auf einmal öffnet sich der Blick. Das tote Kliff überragt eine weite, unbegrenzte Ebene. Flussauen. Ich suche den Himmel ab. Mechanisch. Ich suche die charakteristischen, aufsteigenden weißen Dampfwolken des neuen Kraftwerks. Der Platz zu Füßen des Kraftwerks ist beeindruckend groß. Vor Beginn der Revision sieht es hier so aus wie außerhalb der Saison rund um die riesen Supermärkte in den Touristenzentren, wenn man trotz der Leere durch die Zahl der zum Parken reservierten Plätze eine Vorstellung hat, wie es während des Hauptandrangs sein wird. Was hier im Herzen des Reaktors vorgeht, in den sorgfältig zusammengestellten Urantabletten, die Kernspaltung, ist im Prinzip ganz einfach. Es sagt vor allem viel darüber aus, wie wir Menschen uns die Gesetze der Materie angeeignet haben und wie wir daraus Energie gewinnen. Vor dem Zaun hat man die Solidarität der Gewerkschaften, die wirklich jeden, der das Gebäude betritt, darauf überprüfen, ob er schon ein Flugblatt hat. Je Kraftwerk sind das an die 2000 Beschäftigte, von denen weniger als die Hälfte beim staatlichen Energieversorger Électricité de France angestellt sind. Die anderen, so wie ich, sind nur 3 bis 5 Wochen da. So lange, wie der Block abgeschaltet ist, der Reaktor gewartet und mit neuem Kernbrennstoff bestückt wird. Vor 20 Jahren dauerte so eine Inspektion 2 Monate, aber auch hier wurde gekürzt, beziehungsweise wurden die Strukturen dem Markt angepasst. Dabei wird die Arbeit immer umfangreicher, weil die Kraftwerke älter werden und mehr getan werden muss. Das Personal wird immer unfähiger. Was kann man schon erwarten nach ein paar Tagen theoretischem Unterrichts und einigen Trockenübungen? Von März bis Oktober folgt ein Einsatz auf den anderen. Allein hier in Frankreich sind das etwa 35.000 Zeitarbeiter in der Atomindustrie. Die Männer ziehen von einem Ort zum nächsten. Louis? Ja, bin hier. Ah, alles klar? Ja, ich habe die Spülung repariert. Du kannst jetzt wieder richtig abdrücken. Oh, Mann, ist das eine Scheiße gewesen, Mann. Jetzt geht's wieder. Gut. Okay, ein Schlüssel für dich. Hier, der Schlüssel. Und einen für mich. Selber einen Wohnwagen zu kaufen, daran hatte ich letztes Jahr schon gedacht. Ich sah eher die praktische Seite. 2 Stunden, um nach Beendigung der Arbeit alles zusammenzupacken und am nächsten Morgen beginnt schon die nächste Revision in einem anderen Kraftwerk. Ganz allein hätte ich mich nicht dafür entschieden. Als mich jedoch Loïc fragte, ob wir uns gemeinsam einen teilen würden, sagte ich ja. Das bedeutet auch, dass wir von nun an versuchen müssen, unseren Weg gemeinsam zu gehen. 2 Typen wie wir, die sich über das Wesentliche einig sind. Wir sind einige Jahre auseinander und erkennen im anderen unsere nächste Zukunft oder unsere gar nicht so weit zurückliegende Vergangenheit. Es ist Anfang Mai und sehr warm. Wir sind in Blayais. Ein neues Jahr, eine neue Saison, eine neue Jan, Dosis. Stell bitte die Stühle raus. Und den Tisch, ist der schon gedeckt? Steht schon. Halbschatten. Während sich die Jüngeren zur gleichen Zeit damit begnügen, schnell eine Konserve aufzumachen oder eine Pizza zu essen, haben wir die Abmachung, dass wir für die gemeinsamen Mahlzeiten abwechselnd etwas zubereiten, das es wert ist, geteilt zu werden. Keine große Küche, nur gut muss es sein. Und ausreichend. Ich bring noch ein bisschen Kohle nach und ich bring die Entrecote raus. In 10 Minuten ist alles fertig, okay? Willst du ein Bier? Ja, gerne. Aber nur eins. Louis hat schon seine Angeln für den nächsten Tag bereitgestellt. Wir setzen uns an den gedeckten Tisch. Vor uns ein regelrechtes Menü. Mit allem, was dazugehört. Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Das Schlimmste ist, dass man sich noch nicht mal richtig betrinken kann in diesem Job. Weißt du, Jan, ich frage mich eigentlich, warum machst du das? Du könntest doch was anderes machen. Louis zuzuhören tut mir immer gut. Er hat so eine Präsenz, wenn er spricht. Das gibt einem Halt. Man muss nichts tun. Nur zuhören, Interesse zeigen, ab und zu seinen Senf dazugeben. Aber man ist nicht dazu verpflichtet. Für ihn ist das ein Spiel, weißt du, das Risiko, die ja, Angst. Klar, guck dir das Risiko mal am Samstagabend an, diese ganzen Typen. Als ob die aus Bobigny kommen, ja, alle komplett weiß angezogen. Und was haben die im Kopf? Nur Mädels. Die können nichts anderes. Ja, genau. Und wenn sie mit den Mädels fertig sind, dann wollen sie so schnell wie möglich. Genau so sind die, auch wenn die im Schichtdienst sind. Immer volle Pulle. Und dann irgendwann, zack, fallen sie um, mitten in der Revision. Dann werden sie evakuiert und am nächsten Tag steht schon wieder ein Neuer da. Der sieht genauso aus und macht genauso seine Arbeit. Ja, aber trotzdem wirst du keinen einzigen unter ihnen finden, der es länger als 6 Monate auf seinem Posten aushält. Die Atomindustrie passt ihnen letztlich so lange, wie der Körper mitspielt. Du bist ungebunden, kommst in ganz Frankreich. Das hat doch was. Für eine gewisse Zeit. Aber wenn die dann aufhören, stehen die auf dem Parkplatz mit ihrem nicht abbezahlten Auto, 2 Reisetaschen. Körper ist im Arsch. Ich sag dir, ich werde das auch nicht ewig machen können. Montagmorgen. Wir reinigen den Dampferzeuger. Vorgesehene Zeit für den Eingriff, 6 Minuten. 3 Beteiligte, macht 2 Minuten für jeden. Ich gehe als Letzter rein, für eine letzte Inspektion. Sicher gehen, dass nichts liegen geblieben ist. Wenn das Wasser in den Kreislauf gelassen wird, führt das sonst zur Embolie, wie ein Gerinnsel. Das schießt direkt zum Herzen hoch. Ich betrete wie immer den Wasserkasten. Ich verliere Zeit, da ich keine Möglichkeit habe, mich festzuhalten und einen der Sicherheitsanzug sogar dabei behindert, manche Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Da liegt etwas auf dem Boden. Etwa 3 Meter vor mir. Was ist das? Die Uhr tickt. Ich sollte schon auf dem Rückweg sein. Ich beuge mich vor, aber ich kann es nicht erkennen. Was ist das? Auf jeden Fall gehört es nicht hierher. In meinem Kopf ziehen Bilder vorbei mit der Geschwindigkeit eines Softwareprogramms zum Abgleich von Fingerabdrücken zwecks einer Identifizierung. Dabei gerät zunächst das Werkzeug in den Fokus. Man spielt den Film ab, aber nicht chronologisch, sondern in einer seltsamen Reihenfolge. Die Bilder überlagern sich, eine Fülle von Informationen. Jedes Werkzeug, jedes Teil, das von außen hereingekommen ist, sieht man vor sich. Aber da gibt es nichts. Nichts Auffallendes. Was dann? Ich strecke meinen Arm aus und versuche, es aufzuheben. Die Handschuhe sind sehr hinderlich. Ich Idiot! Raus hier! Ich lege es wieder hin, aber nicht einfach irgendwo, sodass derjenige, der nach mir kommt, es gleich sieht. In diesem Fall erkennt es der Chef der Revision, der zur Stammbelegschaft gehört und 30 Jahre älter ist, 5 Minuten später. Er hat das Ding sofort identifiziert. Die Sicherheitsscheibe einer Mutter. Ich Idiot! Sie wird sich vom Tank gelöst haben und ist nach einem längeren Aufenthalt im Herzen des Reaktors während der hydraulischen Prüfung zum Wasserkasten gewandert. Stark strahlend. Was ist los, Jan? Warum hast du so lange gebraucht? Ich habe es nur ganz kurz angefasst. Was meinst du? Ich hab's nur ganz kurz angefasst. Was meinst du? Ich habe es nur ganz kurz angefasst. Wir haben hier eine Kontamination. Ganz ruhig, Jan. Los, schafft ihn raus! Schafft ihn raus! Schafft ihn raus! Ich werde von den Spezialkräften übernommen. Ich habe nichts anderes zu tun, als alle anderen um mich herum gewähren zu lassen. Sie haben dafür zu sorgen, dass ich den Ablauf nicht weiter behindere. Ich verlasse das Reaktorgebäude unter medizinischer Aufsicht. Erste Kontrollschleuse, Messung der Radioaktivität im Schutzanzug. Zweite Kontrollschleuse, Messung der Radioaktivität ohne Schutzanzug. Dusche, die äußerliche Kontamination lässt sich durch Duschen und Abbürsten entfernen. Zivilkleidung, Transfer in die Krankenstation. Auf dem speziellen Gebiet der Notfallmaßnahmen hat kein Techniker, kein Ingenieur, nicht mal der Kreativste schon jene Herausforderung gemeistert, aus einer Situation alle sicherheitsrelevanten Konsequenzen zu ziehen. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das denkbar Schlimmste ist in diesem Fall aber keine feste Größe, die einfach zu bestimmen wäre. Ganz im Gegenteil. Das Schlimmste lässt sich immer noch steigern. Wenn es einmal zu Komplikationen kommen sollte, gibt es einen geregelten Ablauf, was dann zu tun ist. DSEA, direkte Strahlenexposition am Arbeitsplatz. Es gibt eine gesetzliche Höchstgrenze für die jährliche Strahlenbelastung, die für alle gleich ist. Nur, dass manche mehr Geschick haben als andere. Und die schöpfen bis zum Jahresende nicht mal ihre maximal zulässige Dosis aus und können nahtlos ins nächste Jahr überwechseln. Während andere schon im Mai im roten Bereich sind. Dann müssen sie noch Juli, August, September durchhalten, die heißen Monate. Da stehen sie unter Anspannung, denn von Einsatz zu Einsatz steigt die Müdigkeit und damit das Risiko, nicht effizient zu arbeiten und nicht wachsam genug zu sein. Passiert ein Störfall, wird er auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet. Er kann ernst für die Allgemeinheit oder nur für einen oder zwei Arbeiter sein. Das geht ebenfalls in die Statistik ein. Das Wohl der Mehrheit gegenüber der zu vernachlässigenden Minderheit. Ich werde aufgefordert, auf einer Bank im Flur der Krankenstation zu warten. Ich bin Stufe 2 bis 3. Störfall oder ernster Störfall? Mit welchem Tatendrang das mobilisierte Gesundheitspersonal zu Werke geht, erstaunlich. Der ganze Aufwand. Und warum das alles? Wegen einer Kleinigkeit. Weil das gut geölte Räderwerk aufgehalten wurde durch ein kleines Metallteil, das ich dummerweise aufhob. Minuten vergehen. Die Gesichter ändern sich. Und ich warte immer noch. Langsam spüre ich es. Eine gewisse körperliche Mattigkeit macht sich breit. Sie nimmt zu. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das Gefühl habe, das alles nur aus der Ferne wahrzunehmen. Vorwürfe liegen in der Luft, als ob man sich im Nachhinein nicht selber genug fertig machen würde. Wie konnte er so weit kommen? Selber schuld. Man glaubt ja, dass es einen selbst nicht treffen wird, dass man mehr Glück hatte als die anderen. Nun ist es sowieso egal. Ich habe mir mein Leben selber versaut. Setzen Sie sich. Danke. Ich wurde Ihnen für die Dauer der Untersuchung als Arzt zugeteilt, aber ich sage Ihnen gleich, dass ich nicht viel für Sie tun kann. Ich kann eine Diagnose stellen. Wie fühlen Sie sich gerade? Gut. Gut. Er wirkt sympathisch. Seine Haut ist durch eine Tätigkeit an der frischen Luft offenbar ganzjährig der Sonne ausgesetzt. Vielleicht segeln. Der lässt sich nichts vormachen. Keiner lässt sich etwas vormachen. Und jeder spielt seine Rolle und ist sich dessen bewusst. Mein Job ist, alles zu tun, um meine Arbeit zu behalten. Verspüren Sie Übelkeit? Kopfweh oder Gleichgewichtsstörung? Nein. Schauen Sie mal nach rechts. Links. Oben. Unten. Machen Sie mal Ihren rechten Oberarm frei. Die einzige Frage, auf die es ankommt. Hat's mich voll erwischt? Das Untersuchungsteam konnte die Radioaktivität des fraglichen Gegenstands an Ort und Stelle nicht eindeutig messen. Daher lässt sich momentan schwer einschätzen, welche Strahlendosis Sie abbekommen haben. Sie müssen morgen wiederkommen, dann wissen wir vielleicht mehr. Oh. Dann gehen Sie nach Hause. Ruhen Sie sich aus. Er hält sich an die Fakten. Ich höre ihm zu. Zu meiner Linken ist dieses Fenster, das auf den Parkplatz rausgeht. Mir wird bewusst, dass mein Blick immer wieder dorthin wandert, dass ich mechanisch registriere, wie viele Autos dort stehen, dass mich das die ganze Zeit beschäftigt. Womöglich spricht das dafür, dass mein Geist weniger wach ist und meine Reaktionszeiten anormal lang sind. Er hat aufgehört zu reden, wirft mir einen fragenden Blick zu, so als erwarte er, dass ich auf seine Frage antworte. Er hat mir keine Frage gestellt, aber er tut so, als ob. Er beobachtet diese gewisse Unentschlossenheit bei mir. Er bewegt sich nicht, er sieht mich an und da spürt man leider, dass er den ganzen Nachmittag Zeit hat und dass die Stille andauern kann. Also ist es an mir, irgendetwas zu sagen, egal was. Aber es kommt nichts. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kommt. Ein schwarzes Loch. Na gut. Dann vielen Dank. Gern. Der nächste bitte. Rennfleisch. Neutronenfutter. Ich hatte meine Chance. Ich gehörte zu denen, die man weit hinter die Front bringt. Theoriekurs, 10 Tage Praxis, die auf 8 Tage verkürzt wurden. Wie zu Höchstzeiten der Offensive, wenn man die Unterweisung der Rekruten beschleunigt, um sie schnellstmöglich zur Verfügung zu haben. Was bringt es auch, noch mehr Zeit und Geld in die zu investieren, deren Karriere ja doch nur von kurzer Dauer sein wird? EDF ist zu 85% staatlich und seit 2004 eine Aktiengesellschaft. Jahr für Jahr sichern unsere fleißigen Arbeiter und Angestellten, dass wir gemeinsam unseren Gewinn deutlich steigern können. EDF liefert 22% der benötigten Energie für ganz Europa, 75% davon nuklear, und ist mit 160.000 Mitarbeitern weltweit durch Beteiligungen und Tochterunternehmen auf 5 Kontinenten vertreten. Es geht bei der Bereitstellung von Energie nicht nur um Strom, den die Menschen sich leisten können. Nein. Vielmehr geht es um Verantwortung und Sicherheit. Die garantierte Gewährleistung einer zur Existenz benötigten Ressource für Individuum, Staat und Menschheit. Energie schafft Sicherheit, Planbarkeit und wirtschaftliche Prosperität und ist damit unverzichtbare Grundlage unseres demokratischen, freiheitlichen Lebensstils. Ich trete hinaus. Der halbe Nachmittag ist rum. Ich überquere die Landstraße und gehe Richtung Bar. Ich kann jetzt nicht allein sein. Ich werde hier auf meine Kollegen warten. Hier treffen sich die, die nach Feierabend etwas trinken gehen, um auf diese Weise eine zusätzliche Schleuse zu haben. So als müssten sie das System der Luftschleusen und Sicherheitskontrollen, das im Inneren herrscht, zwanghaft fortführen, weil man, bevor man heimkehrt, das Bedürfnis nach einer Pufferzone verspürt. Außerhalb des umzäunten Areals und dennoch immer in Blickweite. Ich halte ihnen die Tür auf und sie kommen rein. Man begrüßt sich. Sie wissen auf Anhieb, was los ist. In meinem entrückten Blick und meiner offensichtlich fehlenden Dynamik und vielleicht auch durch die Art, wie ich es, wenn auch unbeabsichtigt, vermeide, ihnen ins Gesicht zu sehen. So können sie das Entscheidende erkennen, dass ich die Dosis abbekommen habe. Ich warte auf Louis. Wir trinken zusammen ein Bier und dann erwischt es mich. Als ich nach meiner Jacke greife, gehorchen mir meine Beine nicht. Die Verbindung ist nicht gekappt, die Mechanik reagiert noch, aber nicht so wie gewohnt, sondern so, als hätte die Hydraulik zu wenig Flüssigkeit, was dazu führt, dass ich eine beträchtliche Energie aufwenden muss, um mich von der Bank loszureißen. Ich stehe auf unter den Blicken meiner Kollegen. Um mich herum ein Summen. Wow, oh, oh, kann ich dir helfen? Geht's? Danke, danke, es geht. Okay. Ich will es lieber kurz machen und gleich zum Wesentlichen kommen. Also die Jacke überziehen und dann auf die Automatismen vertrauen. Den Parkplatz, das Auto über die Brücke zum Campingplatz. Völlig erschöpft sehe ich mich um. Alles ist sauber, aufgeräumt. Die Fenster stehen offen. Man sieht, dass Luik hier gewirkt hat. Der innerhalb weniger Minuten jedem Ort eine gewisse Ordnung verpasst. Das tut mir gut. Anfangs ließ ich mir nur widerstrebend gefallen, was er alles für mich tat. Aber eigentlich liebe ich es. Ja, so ist das wohl. Du kommst eines Abends nach Hause und bist völlig am Ende. Du hast die Höchstdosis überschritten. Das kann doch jedem passieren. Eigentlich auch egal. Hey, Jan. Hey, alles okay bei dir? Lass dich nicht so hängen. Du warst in der Bar so schnell wieder weg? Ja, ja, geht schon. Nur müde und völlig. Das kenne ich. Man will es einfach nicht wahrhaben, das Risiko. Aber wir kennen den Preis. Er entspricht der Höhe der Zulagen. Ich war so dumm. Ich kapiere einfach nicht, warum ich dieses blöde Teil aufgehoben habe. Es bringt nichts. Du musst dich ablenken. Komm, wir haben morgen frei. Wir gehen uns ordentlich besaufen. Hey, pass mal auf, die Typen vom Sicherheitsdienst, die machen heute eine Grillparty. Da gehen wir hin und legen los, komm. Ja. Es wird schon wieder. Luik, Jan! Wir? Ja, Jan, du auch? Was ist denn mit dem los? Mann, Henry, der hat heute seine Dosis abbekommen. Ach, tut mir leid, Jan. Dann für dich ein extra großes Ding. Oh, wie reiß dich zusammen, bitte. Nein, ernsthaft. Wenn du Hilfe brauchst, komm jederzeit zu mir. Danke. Vor zwei Wochen, in Flamanville. Ein junger Kerl, vielleicht eine 20. Der hat es nicht so gut weggesteckt. Obwohl auch andere Probleme, aber sich deswegen gleich umbringen. Ja. Ist schon der zweite diesen Monat. Na, das wäre gar nichts für mich. Wollt ihr noch ein Bier, Jungs? Nee, lieber ein Schnaps. So ist gut. Lieber trinken. Hey, Mathieu. Komm her, es gibt Schnaps. Hallo, Ri. Tut mir leid, Jan. Das mit dem Unfall. Es wird schon wieder. Ja, ist schon gut. Also dann Prost auf meine Älteste. Oh, Prost. Da trinke ich gerne mit. Ach, Prost. Einfach Prost. Ist das nicht, ich weiß. Zum Glück hast du keine Familie. Weißt du, bei mir zu Hause, meine Frau schläft unter irgendeinem Vorwand zusammen mit den Kindern auf der Matratze. Einige Kollegen fahren nach einer Sperrung ins Ausland, um dort weiterzuarbeiten. Oh, verdammt, ich muss mal auf Pferden sehen. Na, das System der Zeitarbeit ist überall gleich. Ja. Fragt niemand nach. Und, Jan, geht's besser? Ich glaube, ich gehe wieder. Mir ist schlecht. In Ordnung. Keine Angst, ich lass dich nicht allein. Den Körper trifft es zuerst. Mein Kopf explodiert förmlich. Und dass ich diesen Zustand niemand anderem zu verdanken habe als mir selbst, das ist es, was mir zu schaffen macht. Wie konnte es nur so weit kommen, dass ich meinen Körper wie Fleisch und Kilopreis verkaufe? Warte noch ein Weilchen. Bleib hier. Komm, geh weiter. Bleib. Ich bin einbestellt für 15 Uhr. Mein Störfall muss rekonstruiert werden und da es sich um eine richtige Inszenierung handelt, die wahrheitsgetreu sein soll, werden wir zu fünft um den Simulator sitzen mit der Stoppuhr in der Hand. In der Mitte steht der Simulator. Er sieht aus wie eine Kapsel, die sich von ihrer Raumstation gelöst hat. Ein Arzt hat mich begleitet. Die anderen stehen schon zu viert um das Modell herum, weiß gekleidet, jeder nach seinem Rang und seiner Funktion. Im weißen Kittel und ohne Kopfbedeckung der Arzt und der Inspektor der Behörde für nukleare Sicherheit, der extra gekommen ist und die Operation überwacht. Für die Techniker vom Strahlenschutz und den Betriebsleiter Hose und Jacke. Ich bin gekleidet wie am Tag des Störfalls, also im kompletten Schutzanzug, der Kontamination durch direkten Kontakt verhindert, aber nicht vor Strahlung schützt. Der Inspektor erinnert uns an die Zielsetzung. Ich glaube nicht, dass er viel älter ist als ich. Er hat durch den beruflichen Aufstieg an Sicherheit gewonnen. Aber er behandelt mich nicht nur wie eine Nummer im Astronautenanzug. Das macht ihn mir direkt sympathisch. Auf welche Mühe er sich gibt, zu hören, was ich auf seine Fragen antworte, während der Betriebsleiter gerne für mich das Wort ergreifen würde. Fest steht, dass der aufgehobene Gegenstand stark strahlen kann. Das bestätigt das Gutachten des Labors. Ein aktiviertes, umherwanderndes Corpus Delicti. Im virtuellen Universum der Computersimulation bin ich ein wandelnder Pechvogel. Wir sammeln die Informationen. Entfernung von der Strahlenquelle. Ich hatte es ja dummerweise in meiner Hand, beziehungsweise im Baumwoll-PVC-Handschuh. Dauer der Exposition, genaue Lage und Radioaktivität des Teils. Die Höhe der Dosis durch den Kontakt wird ausgerechnet unter Berücksichtigung der Schutzkleidung. Urteil? Höchstdosis eindeutig überschritten. Wann fährst du morgen los? Ich weiß nicht. Am späten Nachmittag oder frühen Abend. Und was hast du vor? Ich habe eigentlich einen Vertrag in der Tasche. 4 Wochen im Juni in Fessenheim und im Juli Tricastin. Du kannst ja wenigstens hingehen und deine Lage erklären. Dass der Vertrag nur unter einer Bedingung gilt, realisiert man erst, wenn es wirklich darauf ankommt. Erfüllt man die Bedingung nicht, ist der Vertrag unwirksam. Da ist man nicht hellsichtig genug. Das dringt nicht bis ins Bewusstsein vor. Ja, mal abwarten, was die für mich haben. Ich hatte 3 Monate in Aussicht. Ich war zufrieden. Jetzt habe ich 12 Monate vor mir. Ohne Zugangsberechtigung. Zeit, die ich nutzen muss. Leicht gesagt. 12 Monate ohne Bewährung wegen einer idiotischen Handbewegung. Was meinst du? Vielleicht wäre das ein guter Moment aufzuhören. Wir können zusammen... Den Beruf aufgeben? Wieder ein neues Kapitel aufschlagen? Was soll das bringen? Ich bin lieber in der Atomindustrie als wieder auf dem Bau oder abhängig vom Staat. Mal sehen. Da wird sich schon was finden lassen. Ja. Kommst du zurecht? Sicher. Danke. Ruf an, ja? Bitte. Kernkraftwerke sind in der Regel neben einer mittelgroßen Stadt. Weniger als 10.000 Einwohner. Abseits der Ballungsräume, um die Auswirkungen im unwahrscheinlichen Fall eines Unfalls zu begrenzen. Wenn möglich, sollte der Wind eher aus der Richtung des Ballungsraums kommen. Das nukleare Risiko auf die Reaktorummantelung zu beschränken, wäre der Idealfall. Das strebt man an. Es gibt verlässliche Statistiken über die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt oder nicht. Unsicherheitsfaktoren, Toleranzschwellen. Darauf können wir uns verlassen. Letztes Jahr, unter einem anderen Himmel, war ich allein, unberührt von jeglicher Strahlung. Heute warten Leute hinter mir. Wir sitzen Seite an Seite wie im Gymnasium vor dem Büro des Direktors und starren vor uns hin. So, bin schon für Sie da. Sie lächelt mich an. Sie trägt über ihrer Bräune eine offene Bluse und einen gerade geschnittenen Rock. Ihr Name? Jan. Also YAN. Saubere Jobs ohne Strahlenrisiko gibt es nur wenige. Und die, die es gibt, als Lagerist oder Aufseher, sind hart umkämpft. Ach, der wird sich doch was finden lassen. Sie denkt nach. Das heißt, sie klimpert mit großer Virtuosität auf ihrer Tastatur, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Sie sucht ehrlich nach einer Lösung meines Problems. Ach, ich hätte schon etwas, was ich Ihnen anbieten könnte. Das ist nicht die Traumlösung, aber... Kühltürme säubern in Tricastin. Das ist doch was, oder? Das Oder gar nichts. Sie müssen einfach nur da unten unterschreiben. Und schon können Sie loslegen. Luik wird sich einen Untermieter nehmen. Ich würde für die Zeit bei den Kühltürmen lieber ein eigenes Zimmer bei einer Privatperson oder einem Hotel nehmen. Aber wegen der schlechten Aussichten für dieses Jahr muss ich sparen. Also teile ich mir ein Zimmer in einen Wohnwagen. Mein Mitbewohner ist nicht gerade geschwätzig, aber das kommt mir entgegen. Ich bin sowieso schlecht gelaunt und bleibe lieber für mich. Es gibt die, die immer was zu sagen haben, die nichts zu sagen haben und nicht viel zu tun, die nicht viel reden, aber sich dabei ihre Gedanken machen und dann die eine Mauer errichten. Und zu dieser Sorte gehört er. Aber ich bin wahrscheinlich auch keine gute Gesellschaft. Das Gelände ist von der Gemeinde in den 60er Jahren erschlossen worden. Die Pappeln, die man damals auf dem gesamten Gebiet als Windschutz gepflanzt hatte, haben heute ihre volle Größe erreicht. Zwischen den Bäumen gibt es Bänke mit Blick auf den Fluss. Bei Schichtwechsel belebt sich der Campingplatz. Die einen fahren los, die anderen kommen wieder. Dann tritt wieder Stille ein und es breitet sich erneut Lethargie aus. Was passiert hinter den Türen der Wohnwagen, den geschlossenen Fenstern und Gardinen zwischen dem Schlaf der einen und der Abwesenheit der anderen? Nichts. Das ist kein Leben. Hey, hier ist Luik. Na? Hallo, ja. Wie geht's dir, Jan? Die Arbeit ist ein bisschen anstrengend, aber das kennst du ja. Was macht denn unser Wohnwagen? Ach, der vermisst dich. Ich glaube, ihm gefällt mein neuer Mitbewohner nicht. Der riecht. Ich komme vielleicht nächstes Wochenende mal vorbei, ja? Und dann können wir Nein, dann zusammen. Lass mal. Spar dir das Geld. Ich weiß sowieso nicht, ob ich dann noch hier bin. Wieso? Ist der Einsatz schon zu Ende? Wo musst du dann hin? Ja, ich glaube, ich höre auf, Jan. Was? Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für den Mist. Ich muss aufhören. Oh, okay. Wie wär's, wir beide das Wohnmobil und keine Kraftwerke mehr? Ich meine, vielleicht schaffen wir das zu zweit. Jan, ich fahre jetzt erstmal nach Lorient zurück. Du kannst Ende September nachkommen, wenn du mit den Kühltürmen fertig bist. Uns fällt uns schon was ein, irgendein Job. Sie stellen bei der Autobahn welche ein. Nein, ich glaube, das kann ich gerade nicht. Okay. Ja, überleg's dir halt. Mach's gut. Luik? Es ist verdammt heiß. Meine Augen brennen vom Chlor. Seit Tagen wie immer gleiche Arbeit. Es ist Sommer. Ich schwitze, stinke und habe keine Kraft mehr. Ja. Luik hat recht. Ich sollte aufhören. Gemeinsam geht das besser. Ich werde ihn nach meiner Schicht anrufen und morgen zu ihm fahren. Plötzlich Bewegung am oberen Rand des Turms. Doch die Arbeit geht weiter. Keiner sagt etwas. Was ist da los? Sechs Männer seilen sich gleichmäßig und in einer perfekten Choreografie vom Kühlturm 2 ab. Sie sichern sich auf halber Höhe und malen mit schwarzen Buchstaben das Wort Gefahr an die Wand des Kühlturms. Jeder Buchstabe ist von weitem gut zu sehen, mehr als doppelt so groß wie ein Mensch. Drei Helikopter in Tarnfarben parken schon am Fuß des Turms, wie Miniaturspielzeuge. Die Ordnungskräfte errichten eine Sperrzone und umstellen sie. Insgesamt 60 Beamte. Darunter Mitglieder der speziellen Eingreiftruppen. Im Kraftwerk geht alles seinen gewohnten Gang. Die Militärs am Boden lassen die Eindringlinge gewähren. Sie haben Anweisung, es nicht unnötigerweise zu einer Kraftprobe kommen zu lassen. Unter anderen Umständen, vermute ich, hätte mir das gefallen, eine solche Mobilisierung für eine spektakulär angelegte Aktion direkt vor der Nase der Beamten, die in geschlossener Reihe dastehen, nach oben gucken oder verlegen auf die Fragen der Journalisten antworten. Aber es fällt mir immer schwerer, mich solidarisch zu fühlen, mich für diese Belange zu interessieren. Sie sagen, EDF würde Teile der Atomabfälle nach Sibirien bringen, wo sie in freier Natur einfach rumstehen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich muss für mich allein kämpfen. Bei 7 Euro in der Stunde kann ich es mir nicht leisten, die Welt zu retten. Hallo, Jan. Ach, hallo, Mathieu. Wie geht's denn dir? Wir haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört. Ja, ganz gut eigentlich. Ich hab gehört, du musst Kühltürme schrubben. Tut mir echt leid. Ja, war die einzige Option. Ist wirklich kein Spaß. Ich weiß, kenn ich. Kenn ich, ja. Du, hör zu. Ich ruf an, weil es geht um Loic. Bis heute weiß ich nicht, ob Loic bei unserem letzten Telefonat schon irgendetwas durch den Kopf ging. Er einen Plan hatte oder ob das erst danach kam. Ich wage mir nicht vorzustellen, dass er diesen letzten Moment so erlebt hat. In seiner ganzen Rohheit. Meine Worte, die deutlich machten, dass ich mit den Gedanken nicht bei ihm war. Diejenigen, die zurückbleiben, empfinden Wut. Man ist wütend über sein Verschwinden, nimmt es ihm übel und erkennt, welche Leere er hinterlassen hat. Immerhin etwas. Er ist mit dem Wohnwagen in Richtung Ploermel gefahren. Er hat die Schnellstraße in Plélan verlassen, ist direkt frontal gegen einen Baum gefahren. Nomade sein heißt nicht ständig neue Gebiete zu erkunden. Es ist eine Art, sich im Kreis zu bewegen. Aber auf einem ausreichend großen Gebiet, um nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, dass man sich im Kreis bewegt. Selbst wenn der Kreis sich schließt und man Jahr um Jahr anhäuft, selbst wenn alle Orte sich überlagern und die Jahreszeiten und die Gesichter und Begegnungen, bleibt die Bewegung. Diese Gewissheit, bis zum Schluss in Bewegung zu bleiben. Wanderarbeiter. Ich hätte das gerne auf eine andere Art getan, als auf diese moderne, in der alles nach Tag pro Mensch und Zeit pro Maschine berechnet wird, in der die Hände nichts mehr von Wert und nichts von Nutzen herstellen für den, der sie führt. Ich fahre. Ich fahre. Vor mir liegt, was hinter mir liegt. Vor mir liegt, was hinter mir liegt. Wie viele solcher Fahrten. Wie viele solcher Fahrten, wie viele Verträge habe ich seit Beginn meines Berufslebens unterzeichnet. Landschaft, die vorbeizieht. Landschaft, die vorbeizieht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Krebs. Im Norden von Royan gibt es kilometerweiten Strand, von dem Loic immer schwärmte. Zur Befestigung der Dünen und um das Eindringen des Sandes zu verhindern, hat man tausende Pinien und Korkeichen gepflanzt. Da muss man mal langlaufen. Sagte Loic. Am Meer entlang sich diesen ganzen Dreck abwaschen. Er wollte immer dahin. Das war sein Zufluchtsort in Gedanken, wenn es ihm schlecht ging. Das war sein Zufluchtsort. Das endlose Meer. Wenn es ihm schlecht ging. Die Ruhe. Fernab von den Gefahren dieser Welt. Das endlose Meer. Die Ruhe. Fernab von den Gefahren dieser Welt. Am Morgen des 27. April 1986 bläst der Wind über die Strände der Ostsee. Ein Wind aus Süden, nach 6 Monaten Winter. Er fegt über die riesige Fläche des Strandes und des Meeres hinweg und die Leute gehen mit nackten, geröteten Füßen kilometerweit über den eisigen Sand. Wie die, die nach den Stürmen am Ufer nach Bernstein suchen, um ihn zu verkaufen. Aber hier tun sie es nur zum Vergnügen. Und die, die gar nichts suchen, die Ruhe genießen, die milde Luft und das Blau des Himmels, all die Wohltaten, die das Hochdruckgebiet gebracht hat, das endlich sein Winterquartier verlassen und sich von Sibirien aufgemacht hat zu den großen Getreidefeldern in der Ukraine wie anderswo. Überall verspürt man eine unbändige Lust, seine Haut den Strahlen der Frühlingssonne auszusetzen. Die nackte und weiße Haut. Offene Kinderwagen. unter der Sonne dieses letzten Sonntags im April. Jeder bewundert den Himmel und hofft, dass es am Donnerstag auch so schön sein wird. Bei den Umzügen zum 1. Mai. Der Reaktor. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Fiol. Aus dem Französischen von Cornelia Wendt. Es sprachen Kraftwerk Laura Mehr. Jan Matthias Buss. Loïc Bernhard Schütz. Mathieu Hubertus Gerzen. Henri Bodo Primus. Fräulein Nadine Kettler. Arzt Ronald Spieß. Ton und Technik Daniel Sänger und John Krohl. Regieassistenz Nicole Paulsen. Komposition Wredeberg Albrecht. Hörspielbearbeitung Christoph Kalkowski und Ben Neumann. Regie Christoph Kalkowski. Produktion Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie Andrea Oetzmann. Am kommenden Mittwoch auf unserem Hörspielplatz um 20 Uhr auf NDR Kultur übertragen wir live aus Köln die festliche Gala zur Verleihung des diesjährigen Deutschen Hörbuchpreises. NDR Info. Jazz. Big Band. Hallo und willkommen zur Big Band-Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Henry Altmann.